fetten Leberwurst und Grießnockelsuppen. Am Stammtisch bei einem Kartenspiel im Wirtshaus hucken. Wiener Schnitzel, Preiselbeeren, ein Würstelstand in Wien. Ein OM-Ochs, ein Heferlmilch von der Sennerin. Lederhosenstutzen und ein Haferlschuhe. Von Knädel, Speck und Sauerkraut kriegen wir nicht genug. Brätli aus dem Bauernbrot und Semmelcreme. Und ein Faselmust macht schön. Das ist daheim, das ist daheim, ja da nur da bin ich daheim. Ich mag die Musi und den Käse schmoren, ja da nur da bin ich daheim. Das ist daheim, das ist daheim, ja da nur da bin ich daheim. Ich mag die Musi und den Käse schmoren, ja da nur da bin ich daheim. Mit der Madel in der Hand gehen wir mir durch unser Land. Auf den Kirchtag gehen wir mir nur im schönsten Trachtengewand. Feste muss man feiern, ja das fällt uns nicht schwer. Und Gartschupfen gehen beim Bundesheer. Mit einem Flascherl Bier und einem Glaserl Wein. Bei volkstümlichen Weisen beieinander sein. Ein Lied vom Hirter Madel und dem Bergbauernburm. Kastanien und ein frischer Sturm. Das ist daheim, das ist daheim, ja da nur da bin ich daheim. Ich mag die Musi und den Käse schmoren, ja da nur da bin ich daheim. Das ist daheim, das ist daheim, ja da nur da bin ich daheim. Ich mag die Musi und den Käse schmoren, ja da nur da bin ich daheim. Das ist daheim, das ist daheim, ja da nur da bin ich daheim. Ich mag die Musi und den Käse schmoren, ja da nur da bin ich daheim. Das ist daheim, das ist daheim, ja da nur da bin ich daheim. Ich mag die Musi und den Käse schmoren, ja da nur da bin ich daheim. Tiroler Kröstl, Kärntner Nudeln, Mannerschnitten, Apfelstrudel, Mozartkugeln, Sachertorten, Linzerradl, Krapfen. Ja da bin ich geboren und da nur da bin ich.